Aufgabe 6.2. C. Frau Schumacher bucht eine Fahrkarte für Herrn Bohrer telefonisch. Die Aussagen in Ihrem Buch sind falsch. Korrigieren Sie diese. Reisezentrum Deutsche Bahn, guten Tag. Hier spricht Tim Schäffler. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich fahre mit dem Intercity von Köln nach Hannover und möchte eine Fahrkarte buchen. Hin und zurück oder nur einfache Fahrt? Hin und zurück, bitte. Möchten Sie in der ersten oder in der zweiten Klasse fahren? Erste Klasse, bitte. Brauchen Sie auch eine Platzreservierung? Ja, bitte, für die Hinfahrt. Ich fahre am Donnerstagmorgen, den 3. März, um 9.13 Uhr. Okay, möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Platz am Gang? Einen Fensterplatz, bitte. Kann ich die Fahrkarte am Bahnhof abholen? Wir können Ihnen die Karte zuschicken. Das kostet 3,50 Euro. Oder Sie können die Karte bis kurz vor Abfahrt am Fahrkartenautomaten am Bahnhof abholen. Dazu brauchen Sie aber Ihre Kredit- oder EC-Karte. Wie möchten Sie denn zahlen? Mit der Kreditkarte. Ich habe die Mastercard. Gut, dann können Sie jetzt mit der Kreditkarte bezahlen und dann die Fahrkarte vom Automaten mit derselben Kreditkarte abholen. Ich brauche noch Ihren Namen und auch noch das Datum Ihrer Rückfahrt. Dann können wir die Buchung abschließen.